Im nordamerikanischen Bildungssystem, in dem viele Aufstiegsbiografien durch Stipendien privater Stifter oder durch große Spenden an die Hochschulen ermöglicht werden, verstärkt sich natürlich das Gefühl, von jemandem abhängig zu sein. Aber auch in Deutschland funktioniert die Verteilung institutioneller Förderung nicht nach einem genau festgelegten, überprüfbaren Schema. Auch hier treffen einzelne Menschen in Stiftungen und Hochschulen die Entscheidung darüber, wer etwas von den Fördermitteln verdient hat und wer nicht. Dieses Gefühl, dass die eigene Zukunft maßgeblich vom wohlwollenden Blick anderer Menschen abhängt, wird man nicht so leicht los. Manche der doppelt Benachteiligten schaffen es zwar, die sozialen Codes der Hochschulen zu erlernen, aber sie werden immer wieder daran erinnert, dass sie es sich eigentlich gar nicht leisten können, ihnen zu folgen. Zum Beispiel, wenn die anderen Studenten statt in die Mensa zum Mittagessen ins Restaurant gehen.